Hallo und herzlich willkommen bei Michaelas Welt, der 147. Folge meines Podcasts. Und ja, heute wollte ich mal ein bisschen persönlicheres Thema ansprechen und was erzählen, und zwar über Stimmungsschwankungen. Ja, ich habe gelegentlich immer wieder mal solche, ja, Tiefs möchte ich es mal nennen, indem ich mich dann einfach sehr, sehr, ja, traurig, abgeschlagen, lustlos fühle. Und ja, das kann relativ schnell passieren, dass das einfach diese Stimmung von, sag mal, einer normalen Stimmungslage umschlägt auf eine sehr, sehr, ja, unschöne, sehr, ich empfinde es jedenfalls als sehr unschön. Ja, ich habe das dann auch leider nicht mehr im Griff irgendwie. Ich kann mich dann auch ganz, ganz schlecht irgendwie einfangen. Und ja, anders dazu war jetzt irgendwie gestern. Ich war mit meiner Freundin Farah unterwegs und ich weiß nicht, was da passiert ist. Aus mir eigentlich relativ, eigentlich nicht ersichtlichen Gründen, ja, ist das wirklich meine Stimmung von, sagen wir, normalen Stimmung irgendwie. Ja, sind mir dann halt die Tränen runtergelaufen. Ich habe mich da einfach, ja, sehr traurig gefühlt, sehr verlassen, einsam. Und ja, es konnte dann letztendlich auch, ich konnte mich dann auch nicht mehr irgendwie beruhigen richtig. Also es war jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt ganz abgestürzt bin, zum Glück. Ich habe da schon mal Schlimmeres erlebt. Und ja, ich war dann relativ froh, dass ich, als ich wieder zu Hause war. Da ging es mir dann auch schon wieder etwas besser. Und ja, habe dann praktisch heute den ganzen Tag nochmal gebraucht, um wieder, sag mal, ja, ihr hört es ja, sonst könnte ich nämlich die Aufnahme hier gar nicht machen und könnte auch nicht so feixen und ein bisschen so lächeln. Also es klingt jetzt sehr, sehr freundlich und sehr nett irgendwie, aber leider ist es in dem Augenblick irgendwie gar nicht. Leider müssen dann halt, ja, leiden darunter dann auch, ja, mein Umfeld, also meine Freundin, meine Freunde. Und ja, zum Glück ist mir das jetzt noch nicht irgendwo, ja, in Situationen passiert, wo es eigentlich sehr unangebracht wäre. Also zum Beispiel auf der Arbeit, irgendwo bei gesellschaftlichen Sachen irgendwie. Da konnte ich mich dann immer noch irgendwie so zusammenreißen, aber ja, manchmal ist das dann einfach ganz blöd. Ich weiß dann auch wirklich nicht, was ich da machen soll. Ich habe heute jetzt zum Beispiel, was ich heute gemacht habe, ich habe erstmal ausgeschlafen. Ich habe heute frohen Leichnam. Es ist also ein Feiertag. Ich habe also, glaube ich, bis um 9 geschlafen und habe dann einfach ganz langsam den Tag begonnen mit Frühstück und so. Und dann habe ich mich doch noch, ja, ein bisschen zurecht gemacht und bin rausgegangen, bin im Wald spazieren gegangen, alleine, relativ langsam, gemütlich, was mir dann auch wieder gut getan hat. Also allein die Sonne zu spüren, zu sehen, die Natur zu hören, zu fühlen, die Geräusche des Waldes zu hören, die Tiere, ja, das hat mir irgendwo gut getan, mich irgendwie abgelenkt. Auch die leichte körperliche Bewegung hat gut getan. Ja, und dann später, wo ich dann wieder zu Hause war, gegen später habe ich dann noch ein bisschen Sport gemacht, also Sport im Sinne von leichter Ausdauertraining auf dem Heimtrainer. Und ja, das alles zusammen hat jetzt dazu geführt, dass ich mich jetzt wieder halbwegs wohlfühle. Also ich fühle mich jetzt nicht euphorisch oder sowas, nein, sondern einfach nur einfach irgendwie ausgeglichen halbwegs. Also jedenfalls nicht so diese Traurigkeit, die ich gestern hatte, mit Weinen, mit Tränen irgendwo, mit dem Gefühl des Verlassenseins und so. Was mir jetzt auch noch ein bisschen geholfen hat, ich habe mir noch eine kleine Serie angeschaut, Big Bang Theory, bin ich gerade dabei, es weiter mal anzuschauen. Ich weiß nicht, macht ihr das vielleicht auch? Schaut ihr euch auch gelegentlich Serien, die ihr schon mal gesehen habt, nochmal an, wenn sie euch sehr gut gefallen haben. Also mir hat zum Beispiel die Serie wirklich sehr gut gefallen und ich weiß nicht, also ich kann mich einfach sehr gut mit diesen Protagonistinnen und Protagonisten irgendwo identifizieren. Ja, ich kann mich da irgendwo auch reinfühlen in die einzelnen Charaktere, kann mitfühlen, was sie da gerade empfinden, warum sie so reagieren und fühle mich dann einfach irgendwo da, ja, einfach heimisch irgendwie, möchte ich sagen. Ja, ihr merkt, ich bin gerade dabei, wieder ein bisschen Gefühl zu entwickeln irgendwo. Und ja, wenn ich da von Gefühl rede, dann habe ich das meistens auch wirklich ganz, ganz schlecht im Griff. Also wenn das dann bei mir irgendwo hochkommt, dann habe ich immer das, ja, das überwältigt mich einfach ganz, ganz stark. Und ich weiß dann auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Deswegen versuche ich einfach, möglichst wenig Gefühl an mich heranzulassen, das auch nicht irgendwo an mich ja gefühlsmäßig heranzulassen, damit ich, wenn dann mal die Gefühle ja hochkommen, dass das gar nicht so weit kommt. Weil wenn es dann mal so weit bei mir gefühlsmäßig irgendwo in Wallung kommt, sozusagen. Oh, jetzt kommt ein Telefonanruf. Jetzt muss ich mal den ablehnen. Dann ja, weiß ich nicht, kann ich das auch nicht mehr irgendwo einfangen, irgendwie, wie gesagt. Also das ist irgendwie so eine Art überschießende Reaktion sozusagen. Und es braucht dann noch eine relativ lange Zeit, bis ich da ja, das wieder mich auf einem normalen Level bewegen kann. Ja. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr, sehr persönlicher Podcast und ich weiß jetzt auch nicht, ob das angemessen ist. Aber ja, ich weiß halt einfach auch nicht manchmal, wie ich mit meinen Gefühlen da umgehen soll. Soll ich Gefühl zeigen? Aber wenn ich Gefühl zeige und zulasse, weil das heißt ja dann auch eben auch die Gefühle zulassen, dann kommen die mir oftmals zu nah an mich heran. Und ich kann dann, wie gesagt, auch dann diese Gefühle auch nicht mehr irgendwie sondern sozusagen ein- und ausschalten, sondern die sind dann halt da. Und wenn sie da sind, dann sind die halt lange da, eventuell. Und ich bin dann halt letztendlich auch nicht, sagen wir mal, so fähig, sagen wir mal, für normale, Anführungszeichen normale, ja, soziale Interaktionen, möchte ich es mal nennen. Ich weiß, das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber meine ich einfach nicht. Ich meine einfach bloß, dass ich halt mich einfach normal mit jemandem unterhalten kann, dass ich irgendwo was unternehme mit jemandem zusammen und dann, ja, dass ich dann halt einfach sozusagen normal funktioniere und eben nicht irgendwo, ja, ein gefühlssabberndes Wesen bin, das eigentlich zu nichts mehr eigentlich in der Lage ist. So empfinde ich das jedenfalls. Und ja, ich weiß dann halt auch nicht, ob das, ja, ich kann mit den Gefühlen dann ganz, ganz schlecht umgehen. Ja, ich habe Gefühle, ganz klar, und diese Gefühle habe ich leider nicht völlig im Griff. Und das ist halt irgendwie schade. Ich kann sie, wie gesagt, nicht ein- und ausschalten, beziehungsweise dann halt, wenn sie mal da sind, auch nicht irgendwie dämpfen irgendwo. Ja, früher, das ist oftmals auch schon als Kind passiert, in der Jugendzeit oder sowas, gerade wenn es um Filme geht, Serien, wo zum Beispiel Liebe geht, also Liebe, Beziehung oder sowas, dann ist das bei mir ganz, ganz stark da. Ich kann mich da ganz, ganz schlecht abgrenzen. Und meine Eltern haben dann früher immer gesagt, ja du, das ist ja nur ein Film. Ja, aber für mich ist es dann meistens eben sowas kein Film. Das ist existiert dann halt bei mir irgendwo ganz stark da. Es ist halt eben das, was ich sehe, das erlebe ich dann halt auch ganz stark. Ich fiebre damit, ich leide damit und kann mich da auch nicht irgendwie für mich sagen, ja, das ist halt nur ein Film, das geht mich nichts an. Doch, das geht mich dann ganz, ganz stark was an und ich kann mich da halt leider nicht, ja, wie gesagt, davon abgrenzen. Und es dauert dann halt auch recht lange, bis ich mich damit da eingefangen habe. Weshalb ich dann halt normalerweise eben solche Filme auch meide und auch wirklich nicht gerne anschaue. Daher kommt vielleicht auch meine Vorliebe für Dokumentarfilme oder so etwas, weil in Dokumentarfilmen und oder Reportagen, da geht es halt meistens eben nicht um Gefühle, sondern um mehr oder weniger reine Sachinformationen, die ich auch sehr spannend finde, die mich anregen, die mich auch irgendwo faszinieren oftmals. Deswegen schaue ich sie auch an, ganz klar. Ansonsten würde ich das nicht machen. Aber das ist auch einer der Gründe, warum ich diese Art von Filme zum Beispiel bevorzuge oder auch diese Art von Bücher. Also ich kann zum Beispiel mit Büchern, wo es um Liebe, um Beziehung geht, einfach ganz, ganz schlecht was anfangen. Ja, komischerweise ist oftmals in Science-Fiction-Literatur, habe ich festgestellt, geht es eher wenig um Liebe und so etwas und wenig um persönliche Beziehungen, sondern eher um, ja, andere Sachen. Weshalb ist vielleicht auch das der Grund, warum ich ja Science-Fiction-Literatur oder Fantasy, ja gut, in Fantasy kommt dann schon eher öffentlich mal wieder sowas vor, aber naja. Ihr seht, das ist irgendwo so eine Baustelle, die ich ja schon lange irgendwo, ja, die mich umtreibt, irgendwie nicht umtreibt, aber die mich halt irgendwo auch vielleicht am Leben ein bisschen beeinträchtigt. Ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, wie ihr mit Gefühlen umgeht. Ja, ich habe da irgendwie falls noch keine richtige Lösung gefunden und ja, das ist irgendwie schade, weil das kann ich irgendwie, ja, ich merke, ich drehe mich wieder im Kreise und komme irgendwie auch gerade nicht weiter vorwärts, deswegen denke ich, höre ich jetzt mal hier an der Stelle auf. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, irgendwie Anregungen habt, wie ich damit umgehen könnte oder besser damit meinen Gefühlen umgehen könnte, wäre ich euch sehr, sehr dankbar. Schreibt sie bitte in die Kommentare, entweder direkt bei Audioboo, Facebook, in meinem Blog, egal wo ich das jetzt gerade, wer das gerade hört. Würde ich mich sehr, sehr freuen darüber. Ja, also das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Eure Michaela. Tschüss.